hast einen Haufen grüner Schein und du glaubst, du wärst der Boss. Aber wie hart kannst du sein, wenn du die Knarre spürst am Kopf? Es ist nicht mehr wie früher, dein scheiß Geld kann dir nicht helfen, denn ich jage dich um den Block mit einem Rudel schwarzer Wölfe. Du sagst, ich wär Rassist, doch das ist Heimatschutz, du Spaß. Ich leg mich auf die Lauer, lade nach und drücke ab. Es ist nur ein Moment, der uns voneinander trennt, aber du gibst einfach auf und ich bleibe konsequent. Ich mach nur einen Track, der mir aus der Seele spricht, und 14 Tage später sitz ich wieder vor Gericht. Wieder brummt mein Schädel, wieder lieg ich wach, und wieder werde ich jeden Tag aufs Neue überwacht. Denn es reicht nur ein Verdacht und dein Leben geht dahin. Mann, du glaubst jeden Scheiß im Fernsehen, dann schau besser nicht mehr hin. Denn wer liebt das System und wer macht sich zum Affen? Ich schaue auf die Straße und sehe niemanden mehr lachen. Weil ihr glaubt, dass einer kommt, aber keiner ist mehr sicher, wenn der Stein hier erstmal rollt. Ich bin der King auf dem Beton, doch hab das alles nicht gewollt. Ich will nur zu meinem Vater und werde gefickt vom Zoll. Ich beschwer mich nicht mehr, ich hab die Scheiße akzeptiert. Du schickst mir dein Album, aber klingst wie kastriert. Denn du hast ausgedient und suchst einen Job an der Kasse. Du machst 400 Euro und ich die Tracks für die Masse. Ich bin einer aus dem Volk, dem stärksten Volk der Welt, und bin der, der in der Nacht mit den Hunden bellt. Der Kinderschänder hängt am höchsten Baum und der jeden erschießt, der dieses Album saugt. Denn das ist so Verrat und darauf steht der Tod. Ich bin der Henker vom Dienst und scheiß auf fettes Brot. Denn dieser Rap ist ein Krieg, den hier keiner mehr gewinnt. Du denkst, du bist gut, ich bin dein Meister darin. Yeah.